Willkommen zu Ach, der Kurzform von Ach. Heute 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt und die ein spannendes Leben geführt hat. Diesmal präsentiert von Lena Skiba, die mir diese wunderbaren 10 Hinweise geschickt hat. Hinweis lieber, Nummer 1. Lieber du. Ich wurde 1845 geboren. Das ist mir ein bisschen zu konkret. Darf ich kurz was über Diva sagen? Nein. Okay. Hau raus. Nee, weil dann fange ich noch an mit meinem Mega-Rant, wenn du jetzt was über Diva sagst. Die ING Diva hat ihren Namen in ING geändert. Und das ist mal das Sinnloseste, was ich seit langem gehört habe. Ja. Weil sowohl intern als auch extern, als auch der Diva-Diva-Du-Slogan, wurde immer nur von der Diva gesprochen. Und DIBA ist ja nur die Abkürzung für Direktbank. Also waren sie quasi synonym mit Direktbank und haben das aufgegeben. Ah. Ist das nicht total hirnrissig? Vielleicht dürften sie das nicht mehr. Ich habe starke Zweifel. Aber stell dir mal also, das gegenteilige Konzept vor, so eine Indirektbank, wo du nichts direkt anweisen kannst, sondern nur irgendwelche komischen Dinge tun musst, um irgendwas auszulösen. Das klingt ziemlich abstrus. Ja, also okay, mittlerweile finde ich auch, dass die Haptik von der Geldkarte, von der Indiba irgendwie das Beste an der Bank ist. Und das sagt irgendwie auch schon einiges. Also ich habe bisher keine Probleme damit. Aber ja, als König der Ausschweifung muss ich sagen, das führt jetzt wirklich zu weit. Und Philipp, ich weiß die Lösung, ich möchte sie aber an der Stelle noch nicht verraten. Wirklich? Ja. Yeah. Warum weißt du es? Du sitzt mir nicht gegenüber, dass du mir in die Karte gucken kannst. Das war immer noch einer der witzigsten Momente meines Lebens. Ich muss gestehen, ich fand den Mercury viel schöner, weil du einfach so meine ganzen Vorarbeiten und sowas einfach so ein, ja, bam, so ist es, Mic Drop. Tja. Die Folge zerstört das in dem Moment. Vernichtet. Ja. JK, hast du was? Ja, ja, mir geht's genauso wie dir. Ja, wir sind beide so bescheidene Menschen. Ja, also ihr wisst es beide sofort, okay. Ja. Wollt ihr lösen? Nee. Ja, eben nicht, habe ich doch gerade lange. Ach so. Hinweis 2. Ich musste die Schule ohne Abschluss verlassen, weil ich, wahrscheinlich fälschlicherweise, beschuldigt wurde, eine Karikatur meines Klassenlehrers erstellt zu haben. Hey, so was Ähnliches ist mir auch schon mal passiert, aber ich durfte am nächsten Tag wiederkommen. Wen hast du karikiert? Mein Wirtschafts- und Rechtlehrer damals. Aufgrund seiner Person, Erscheinungsbild oder was er getan hat? Oder ja, der hatte so ein nervöses Zwinkern. Ah. Es ist jetzt gar nicht so witzig, wenn man das so im Nachhinein erzählt, aber damals war das mega lustig. Und er hat mir dann die Karikatur abgenommen und war ein bisschen böse und hat gesagt, ich krieg sie nach dem Abitur wieder. Und darauf habe ich ihn dann, da war ich in der 9. Klasse oder so. Und da habe ich ihn darauf angesprochen irgendwann und dann hat er die nicht mehr gefunden. Und da trage ich ihm heute noch nach. Und wenn ich jetzt noch seinen Namen wüsste, dann würde ich es ihm noch viel mehr nachtragen. Wie kann man denn ein nervöses Zwinkern karikieren? Hast du so ein Daumenkino gemacht? Nein, ich habe irgendwie so die Augen so zusammengekniffen und dann stand irgendwie drunter Augen zu und durch und mega witzig halt. Du, 9. Klasse. Ich bin absolut überzeugt davon, dass Schüler die beste Beobachtungsgabe überhaupt für solche Schwächen haben. Gar nicht, weil sie so gut da drin sind, sondern weil sie vor Langeweile einfach unendlich viel Zeit haben, sowas zu tun. Das mag sein. Hinweis 3. Dennoch begann ich 1865 mein Studium in Zürich. Ich arbeitete außerdem in Straßburg, Gießen und Würzburg. Robert Bosch. Nein. Aber ich meine, wie du denkst. Herr Rexroth. Nee, auch nicht Herr Rexroth. Der Schraubenhändler lebt noch, wo wir jetzt schon bei deutschen Unternehmern sind, oder? Hier der Wirt. Ach so, ich dachte jetzt noch. Erst, du redest von Fischer. Aber nee, das waren die Dübel, nicht die Schrauben. Das waren die Dübel, das Gegenstück. Mhm. Werner Freiherr von Siemens. Das wäre geil, wenn es der Herr Fischer wäre, weil das so ein typischer Fall von ja, weil den jetzt gut Philipp am Schluss wieder. Naja, ihr habt's ja nicht gesagt, ich hab's ja gesagt. Ja. Ihr habt's ja nicht erraten. Du meinst jetzt wie bei Lindgren? Hiding in plain sight. Aber ja, das ist halt, aber sag mir, was ich hätte tun sollen. Ihr sagt, nein, wie lang du hast 100%, na, 100% ja, recht gehabt. Aber ihr habt's ja auch schon vorher erraten. Hinweis 4. Ich starb am 10.02.1923 in München. In München. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt so auf deutsche Unternehmer eingeschossen habe, aber Ferdinand Porsche. Nicht Ferdinand Porsche. Ja, aber ich meine, es ist ja auch eine gewisse Gründungszeit von Unternehmen, die heute Name und Rang haben. Von daher kann ich das total nachvollziehen, in die Richtung zu gehen. Oh Mann. Gesundheit. Das ist der Nachteil einer A-Folge, weil bei einer A-Folge haben wir nämlich so wie Remotes, wo wir quasi draufdrücken können, damit es gemutet wird. Und ich habe jetzt echt gemerkt, wie es kommt und kommt und kommt. Den ersten konnte ich noch zurückhalten und den zweiten habe ich mir jetzt gedacht, so fuck, okay, das muss raus. Deswegen haben wir... Entschuldigung. Ich glaube, mit Hinweis 5 fangen jetzt die sehr ergiebigen Hinweise an, mit denen man jetzt auch langsam Herr Lenoir draufkommen könnte. Herr Perwoll. Da meine Erfindungen und Entdeckungen der Allgemeinheit gehören, so sein Zitat, und nicht durch Patente, Lizenzverträge und dergleichen einzelnen Unternehmungen vorbehalten bleiben dürften, Zitat Ende, verzichtete ich auf die Patentierung meiner Entdeckung. Dies ermöglichte eine rasche, praktische Anwendung. Ja, das mit dem Unternehmern ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, aber jetzt geht es natürlich in die Richtung, dass er irgendwas nicht patentiert hat. Naja, gut, aber er hat ja vermutlich trotzdem Geld damit verdient. Was hast du gesagt, Jürgen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe gesagt, er hat ja vermutlich trotzdem Geld damit verdient. Könnte ich mir vorstellen. Und ich habe gesagt, Herr Tetris. Ja, ja. Aber der Typ, der Tetris erfunden hat, der war doch irgendwie in Russland bei der Behörde angestellt oder so und deswegen hat er da keinen Copyright drauf. Der lebt ja noch. Ja, ja. Tetris-Effekt ist neulich rausgekommen auf der PlayStation 4. Das ist so mit so Trance und so 3D und total modern. Klingt und total das schlimm. Ist geil. Das ist richtig gut gemacht. Das von dem Macher von Fez. Oder Fez? Ah, nee, wie heißt Fez? Rez. Ach ja, ich wollte sagen, was man sich wie heißt der Phil Fish, der dann doch irgendwie mit der Community ziemlich einen Clash hatte? Ja, so könnte man sagen. Die Indie Game Doku, da kommt ja auch vor, das ist total empfehlenswert und super für alle, die sich für Computerspiele interessieren. Die steht schon lange auf The Movie. Die steht schon lange auf meiner To-View-Liste ab. Nicht gesehen? Nein. Oh mein Gott. Ich habe ihn gesehen und alles wieder vergessen. Da weiß ich nicht, was schlimmer ist. Schlimmer ist vielleicht Hinweis Nummer 6. Meine berühmteste Entdeckung machte ich an einem späten Freitagabend, als sich, so das Zitat, sich keine dienstbaren Geister mehr im Haus befanden. Zitat Ende. Ich war nicht der Erste, der diese Beobachtung machte, verstand aber ihre Bedeutung, untersuchte sie wissenschaftlich und veröffentlichte zeitnah. Schon bald wurde ich in Fach- und Laienpresse darüber berichtet. Und jetzt streich mir noch das Wort ich. Laienpresse ist halt auch schön. Mhm. Die Plebejer schrieben und das wurde verstanden. Oh mein Gott. Ja, der hat spät abends irgendwas entdeckt. Zu entdecken, dass die Sonne untergeht, dafür ist vielleicht ein bisschen, da waren, glaube ich, andere schneller. Ein bisschen spät. Und ich glaube auch fast nicht, dass der Erste war, der am Freitagabend noch ein Software-Rollout gemacht hat, was dann in der Desaster geführt hat. Also von daher. Nee, Philipp, so kommen wir nicht weiter. Ja, aber vielleicht kommen wir mit Hinweis 7 weiter. Denn damit wird auch die Domäne etwas klarer, denke ich. Für sie erhielt ich 1901 den allerersten Nobelpreis für Physik. Das Preisgeld spendete ich meiner Universität. Für sie? Mhm, also für die Erfindung. Ah. Oder eben die berühmteste Entdeckung, wie es hier heißt. Die er nicht patentiert hat. Korrekt, und zwar ganz bewusst. Und die irgendwas mit dem Haushalt zu tun hat. Wieso Haushalt? Naja, ich denke mir, wenn er keine dienstbaren Hausgeister mehr im Haus hat, dann macht er irgendeine Entdeckung, die ihm dahergeredet ist. Ja, das ist sowas wie, es ist keiner mehr daheim, der Oder ja, also erfinde ich einen elektrischen Butler oder so. Da interpretierst du jetzt zu viel hinein in diesen. Ja, aber dann hat mich jemand mit seinen Hinweisen ganz schön in die Irre geführt. Das musst du mit Lena ausmachen. Ich hätte jetzt gesagt, der Herr Vorberg, Lena, der irgendwie den Staubsaugerroboter erfunden hat oder so. Roboter? Nee, weder Vorberg noch Staubsaugerroboter. Keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, das ist jemand, den man kennen sollte. Ja, ja. Ja, ja. Nee, ja, ja, bin ich sehr überzeugt, dass ihr den auch kennt. Vielleicht der Hinweis hier, das mit diesen Dienstbahngeistern, das ist, glaube ich, einfach nur ein, hey, es war Freitagabend, die meisten Leute waren schon weg und dann hat er diese Beobachtung gemacht. Das hat nichts damit zu tun, dass gerade keine da ist, würde aber auch funktionieren, wenn noch jemand da wäre. Das ist einfach, glaube ich, eine Umschreibung der Situation, als er diese Sache beobachtet und eben, ja, gefunden hat. Ich werde das als Hinweis und Fährte interpretieren und du kannst es mir nicht verbieten. Natürlich nicht. Hinweis 8. Ich werde als introvertiert beschrieben und benannte meine Entdeckung nicht nach mir selbst. Dies erfolgte später durch meinen Kollegen Albert von Köhlicker. Wo in Deutschland mein Name steht, da steht in anderen Sprachen das von mir verwendete X. Wobei X für ein Wort steht. Veränderte. Nee, X. Also wirklich X. X-Ray. Röntgen. Es war der Herr Röntgen. Richtig. Die Rede ist von Wilhelm Konrad Röntgen. Deswegen kam mir die Story das auch X, so bekannt vor. X markiert die Stelle. Ja. Und überall auf der Welt heißen die Dinger X-Rays oder X-Strahlen, weil er eben gesagt hat, ja, ich will nicht, dass die Dinge nach mir bekannt sind. Das ist ja cool. Und nur im Deutschen reden wir von Röntgenstrahlen tatsächlich. Ach, ich glaube, das ist echt fantastisch. Ich habe den auch schon mal angelesen, weil ich den auch, glaube ich, mal schon vorhatte. Und daher kommt die Story mit der Karikatur, die ging mir nicht aus dem Kopf. Mhm. Daher kannte ich die, glaube ich. Schön. Spannend. Und dann hat er seine Frau geröntgt. Genau. Die Hand von seiner Frau. Hier kommt jetzt Hinweis 9. Nach mir wurde unter anderem ein Asteroid, ein Berg in der Antarktis und ein chemisches Element benannt. Ein ebenfalls nach mir bekanntes Fahrzeug verunglückte 1998. 101 Menschen kamen dabei ums Leben. Das ist nämlich dieses ICE-Unglück von Eschede. Das war nach ihm bekannt? Okay, das war der, ja, die haben immer die so Namen mehr. Die Züge haben ja auch immer noch mal Namen. Mir aufgefallen, dass die ICE-Züge Namen haben. Echt nicht? Nee. Doch, doch. Ah, ja. Musst mal aufpassen. Krass, okay. Ist jetzt auch nicht so prominent. Am Zug steht es dann manchmal dran. Mhm. Aber es ist jetzt nicht, dass es zum Beispiel in dem Bahnhof. Der Karte dazu steht es auf jeden Fall nicht drauf. Genau, und auch bei diesem Bahnhofssystem, beziehungsweise im Zugsystem selber, wo immer die Abfahrtszeiten, beziehungsweise die nächsten Stationen angezeigt werden, steht es jetzt nicht riesig irgendwo. Von daher verständlich. Und auf der anderen Seite, es kann ja auch sein, dass die mal einen Zug durchwechseln müssen. Das würde ja an deiner Fahrkarte nichts ändern. Von daher, glaube ich, macht es gar nicht so viel Sinn, das wirklich auf die Karte zu drucken. Nee, aber es steht auf den Zügen und ich glaube, sie sagen es manchmal auch, oder? Ach, wirklich? Nein? Ich überlege gerade. Ich fahre nicht so häufig mit dem Zug, aber ich habe nie gehört, dass das jemand sagt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fahre nämlich auch nicht so häufig zu. Einfach mal Dinge behaupten. Okay. Ja, dafür sind wir doch da. Und zuletzt natürlich Hinweis 10, die Abbildung von der Hand meiner Ehefrau, die ich am 22.12.1895 erstellte, wurde weltberühmt. Auf ihr begründet sich ein ganzes Fachgebiet der Medizin und unzählige weitere Anwendungen. Ich bin Wilhelm Konrad Röntgen, einer der Entdecker der Röntgenstrahlen oder wie ich sie nannte, die X-Strahlen. Und Lena bemerkte noch, ich wollte hier eigentlich ein Bild einfügen, aber nicht, dass hier wieder jemand spickt. Das Bild auf der deutschen Wikipedia-Seite zeigt die Hand des Kollegen und Anatomin Albert von Köhlicker. Das Bild der Hand seiner Frau findet ihr im englischen Artikel. Okay. Von daher, vielen Dank, Lena. Das war eine sehr schöne Figur. Toll zusammengepasst. Ja, absolut. Super. Und von daher, wenn auch ihr Lust habt, uns eine Person, die entweder super bekannt ist oder nicht so bekannt, wer weiß. Aber spannende Hinweise brauchen wir auf jeden Fall. Lasst sie uns zukommen. Auf das-a.ch findet ihr Kontaktdaten und dann könnt ihr sie uns zukommen lassen. Kleiner Hinweis, vielleicht nicht allen dreien auf einmal. Dann wird die Raterunde eher etwas fad. Von daher, bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Danke, Lena. Dominik, sag auch noch tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. Danke, Lina. Super. Ade.